Português do Brasil. Os brasileiros. Die neuen Wörter auf der brasilianischen Seite von Lektion 3 sind sowohl in Brasilien als auch in Portugal gebräuchlich. Aus Brasilien. Do Brasil. Topmodel. Männlich. O modelo profissional. Und weiblich? A modelo profissional. Tennisspieler. O tenista.